Eines Tages, als ich predigte, sagte mir der Herr, es würde für Singapur im nächsten Jahr enden und prophezeite das auch öffentlich. Viele von euch waren dabei. Und siehe da, das nächste Jahr kam. Unser Land war eines der ersten, das sich erholte. Und in den Nachrichten wurde berichtet, dass wir uns schneller als erwartet erholten. Ich bin kein Experte. Ich bin kein Experte. Ich kenne nur die Stimme dessen, der es ist. Also bin ich hier, um euch zu sagen, dass Dinge geschehen werden, wenn ihr auf ihn hört. Sie fischten die ganze Nacht. Ihnen war kalt und sie waren hungrig. Aber als sie an Land kamen, fanden sie glühende Kohlen vor. Der auferstandene Jesus kochte dort. Könnt ihr euch das vorstellen? Er bereitete das Frühstück zu. Der auferstandene Herr kochte auf den Kohlen des Feuers, bereitete Kuchen, Brot und Fisch zu und wärmte sie mit den Kohlen des Feuers, weil sie kalt waren. Ist das nicht praktisch? Wird er euch praktisch antworten? Kümmert es ihn, wenn ihr friert? Kümmert er sich um eure körperlichen Bedürfnisse? Wenn Krankheit euren Körper angreift, kümmert es ihn? Kümmerte er sich um die Jünger? Er machte Feuer, um sie zu wärmen. Er ernährte sie, weil sie hungrig waren. Fisch. Sie brauchten Eiweiß. Nicht nur das. Er sah sie alle an und sie waren entmutigt, denn nur wenige Tage zuvor waren sie geflohen. Sie hatten ihn verlassen, als die Soldaten kamen, um ihn im Garten zu verhaften. Und sie blickten zu ihm auf. Und seine Worte waren, kommt und bedient euch. Kommt und esst. Kommt und speist. Worte der Liebe. Keine Worte des Ausschließens. Nur diejenigen von euch, die bei der Kreuzigung nicht allzu weit entfernt standen, dürfen essen. Wir können sein Maß an Güte nicht ermessen. Es ist derselbe Jesus. Denn der Jahwe aus Elias Zeit ist der Jesus der Tage des Evangeliums. Es ist derselbe Jesus. Er erschien ihm, berührte ihn und sagte, steh auf und iss. Und als er sich umsah, siehe, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Er musste sehr müde gewesen sein. Dann kehrte der Engel des Herrn ein zweites Mal zurück, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Viele von euch, wenn ihr den Weg vor euch betrachtet, die Verpflichtungen, die vor euch liegen, die Zahlungen, die ihr bis zu einem bestimmten Termin leisten müsst, all die Herausforderungen, die vor euch stehen und die nicht gerade ermutigend wirken, viele von euch können dann nur sagen, dass der Weg zu weit ist. Und Gott weiß das. Gott sagt, der Weg ist zu weit für dich. Von Krit nach Zarpat, von Zarpat zum Karmel, vom Karmel nach Horeb. Der Weg ist zu weit. Aber ich werde dir Nahrung für den Weg geben. Und schaut, was geschah. Und er stand auf und aß und trank, und er ging in der Kraft dieser Speise 40 Tage und 40 Nächte lang bis an den Berg Gottes, den Horeb. Ich bin hier, um euch zu sagen, kommt weiterhin, hört weiterhin das Wort, denn ein Wort von Gott kann euch befähigen, in seiner Kraft zu gehen, auch wenn der Weg zu weit erscheint. Hey, ihr habt Speise vom Himmel erhalten. Amen. Amen. Ihr habt Speise vom Himmel erhalten. Kann ich ein kräftiges Amen bekommen? Und dann zog er weiter zum Horeb, dem Berg Gottes. Vergesst nicht. Warum flieht er? Führt Gott ihn zum Berg Gottes? Horeb ist übrigens ein anderer Name für den Berg Sinai. Er kehrt zurück zum Berg Sinai. Gott hat ihn nicht dorthin geführt. Gott hat ihn nicht gebeten, zum Berg des Gesetzes zurückzukehren. Gott hat ihm das nicht gesagt. Die ganze Zeit vorher wurde er vom Herrn geleitet. Warum geht er nun dorthin? Warum flieht er um sein Leben? Wer hat ihn angewiesen? Eine Frau. Eine zornige Frau. Er kann jetzt nicht sagen, der Gott, vor dem ich stehe, sondern die Frau, vor der ich fliehe. Aber Gott gab ihm Nahrung und er ging zum Berg Sinai. Und ich möchte diesen Punkt zum Abschluss bringen. Und er ging dort in eine Höhle hinein und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm und er sprach zu ihm, was willst du hier, Elia? Übrigens, Elia ist nie gestorben, richtig? Und er ist bis heute nicht gestorben. Aber wisst ihr was? Gott wird es auch nicht zulassen, dass er dort stirbt. Entmutigt, verzweifelt, unter einer Wolke der Depression, an einem abgelegenen Ort in einer einsamen Wüste. Nein, Gott wird nicht zulassen, dass sein Diener das erleidet. Was Elia nicht weiß, was du und ich jetzt wissen, ist, dass Gott einen Feuerwagen vorbereitet. Und dieser Wagen wird gerade warm gefahren. Er macht sich bereit. Bereit, den Diener Gottes in Gnade und Herrlichkeit direkt in den Himmel zu bringen, ohne dass er stirbt, ohne dass sein Herzschlag aufhört. Ein Wagen wartet. Gott wird nicht zulassen, dass seine entmutigten, verzweifelten Diener irgendwo in einer Wüste sterben. Also kam er schließlich zum Horeb. Und damit komme ich zum Finale. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm, und er sprach zu ihm: Was willst du hier, Elia? Könnt ihr euch vorstellen, dass Gott sagt: Was willst du hier, Elia? Was willst du hier? Was willst du hier? Als er nach Krit ging, hat Gott nie gesagt: Was willst du hier? Er wurde von Gott gesandt. Als er im Haus der Witwe in Zarpat war, hat Gott nie gesagt: Was willst du hier? Als er auf dem Berg Karmel war, hat Gott nie gesagt: Was willst du hier? Doch als Elia zum Gesetz zurückkehrte, fragte Gott: Was willst du hier, Elia? Hier ist eine kleine Offenbarung. Dass Gott sagt: Was willst du hier, bedeutet, dass Gott auch dort ist. Gott wird uns nie verlassen, noch im Stich lassen. Kommt schon, Gemeinde, er wird uns nie verlassen. Selbst wenn die Reise, die du unternommen hast, deine eigene Reise war. Du bist vor einer wütenden Frau geflohen. Du hast dich nach dem Sichtbaren gerichtet, anstatt nach dem unsichtbaren Gott. Trotzdem wird er dich nicht verlassen. Er wird mit dir gehen. Er wird mit dir gehen. Ich habe eben erzählt, dass ich früher den Eindruck hatte, wenn ich depressiv bin, erhört Gott meine Gebete nicht. Jetzt hör dir das an. Oh Mann. Wenn du sonst alles vergisst, vergiss das nicht. Das steht in der Bibel. Am Tag von Elias Glauben haben ihn Raben gefüttert. Und die Witwe hat ihn unterstützt. Das war am Tag seines Glaubens. Aber schau dir das an. Am Tag seiner Depression dienen ihm Engel. Und Gott selbst ernährt ihn am Tag seiner Depression. Kommt schon, Leute. Kommt schon. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Seine Barmherzigkeiten vergehen nie. Woher kommt diese falsche Vorstellung? Dass nur weil wir entmutigt sind, Gott uns verließe und sagen würde: Nun, du weißt, ich liebe dich, aber ich mag dich nicht allzu sehr. Nein, am Tag seiner Depression ernährt Gott ihn selbst. Engel dienen ihm. Was willst du hier, Elia? Vor einer Frau geflohen. Hat er das gesagt? Mal sehen, was er sagt. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Jetzt mach mal halblang, Elia. Du weißt, warum du da bist. Was willst du hier, Elia? Frauenprobleme. Nein, das hat er nicht gesagt. Ich hatte Angst. Ich bin um mein Leben gerannt. Nein, das hat er nicht gesagt. Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Elia sagte zweimal zu Gott: Ich bin der Einzige, der übrig ist. Nur ich allein bin übrig. Einmal am Horeb und auch einmal auf dem Karmel, wo er dem Volk Israel sagte: Nur ich bin übrig. Das ist einer der Gründe, warum wir entmutigt werden. Wir schauen auf das, was in der Welt passiert, auf die christliche Gemeinde und alles drumherum, und denken: Nur ich habe die Offenbarung. Nur ich bin übrig, Herr. Und jetzt lässt du zu, dass sie mich angreifen. Dabei bin ich doch dein Diener, der Einzige, der übrig ist. Daher schaute Gott auf ihn und antwortete ihm in Vers 18: Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Ich habe 7000 Menschen. Gott, was hast du gesagt? Ich habe 7000 in Israel, die sich nicht vor Baal gebeugt haben. Ich habe sie nicht gesehen. Das ist dein Problem, das Sehen. Also lass mich dir das sagen. Es gibt eine Gnadenrevolution überall auf der Welt. Nur weil du sie nicht siehst, bedeutet das nicht, dass sie nicht existiert. Gott sagt, hey, ich habe 7000, die ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Das Problem ist, dass Elia, und das charakterisiert seinen Dienst, mehr darauf achtete, was Gott im Gericht über Israel tat, als dass er erkannte, was Gott in der Gnade tat. Das ist sein Problem. Ich bin direkt zu Vers 18 gesprungen, um zu zeigen, dass Gott ihm geantwortet hat. Aber tatsächlich machte er vorher noch eine Erfahrung in der Höhle. Gott erschien ihm und er machte folgende Erfahrung. Gott sagte zu ihm, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Erde, Wind und Feuer klingt wie eine Rockgruppe aus den 80ern oder 70ern, oder? Aber der Herr war nicht in Erde, Wind und Feuer. Was ist Erde, Wind und Feuer? Es sind Erdbeben, das Dramatische. Ein Dienst, der alles aufwühlt. Ein Dienst, der Reaktionen hervorruft. Ich kann es spüren. Ja, ich kann es spüren. Oh yeah. Amen. Wind, das wollen wir sehen. Wir wollen Zeugnisse der Macht erleben. Kommt schon. Wind, Wind, lass es klingen. Halleluja. Ihr wisst, wir Charismatiker sind dafür bekannt. Und schließlich Feuer. Lass das Feuer herabkommen, tauf uns mit Feuer. Nein, ich sage euch, bittet lieber nicht darum. Das solltet ihr euch nicht wünschen. Wir brauchen Feuer, Mann, wir brauchen Feuer. Aber Gott ist da nicht. Nicht in dieser Rockband. Gott ist nicht in all dem. Der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Das liebe ich. Im Hebräischen steht ein stilles Flüstern. Ein sanftes, mildes Flüstern. Eine Stimme, die Ruhe ausstrahlt, eine Stimme, die flüstert. Das zeichnet den Dienst der Gnade aus. Elia hatte einen Dienst des Feuers und er dachte, die ganze Nation würde umkehren. Aber Gott sagte, nein, das wird nicht geschehen bei einem Dienst, der aus Erde, Wind und Feuer besteht. Die Menschen werden im Dienst der Gnade umkehren. Man mag durch Vorführungen von Feuer und dergleichen beeindrucken, aber man gewinnt damit nicht ihre Herzen. Der erste Golfkrieg. Ich sah im Fernsehen auf CNN, wie die Menschen scharenweise in die Kirchen strömten. Der Kirchenbesuch war auf einem Allzeithoch. Aber nach dem Krieg gingen sie alle wieder. Warum? Man kann die Menschen nicht aus Angst in die Kirche bringen. Sie müssen durch Gottes Liebe, durch seine Gnade gezogen werden. Dann werden sie bleiben. Amen, Pastoren und Leiter. Sie mit Drohungen zu halten, funktioniert nicht. Man kann sie eine Weile bedrohen, aber nicht für lange. Wisst ihr warum? Sie werden nicht bleiben, um die Drohungen zu hören. Aber Liebe wird sie bleiben lassen. In all dem sehen wir, der Herr verhält sich nicht wie ein Herr, der, wenn sein Diener alles getan hat, was er kann, oder älter wird, ihn einfach fallen lässt. Das macht der Satan. Wenn Satan ein Gefäß benutzt, dann zerknüllt er es danach wie ein schmutziges, gebrauchtes Taschentuch und wirft es weg. Der Teufel mag dich eine Weile benutzen und dir etwas Charisma geben, dir etwas Reichtum und all das verleihen. Aber sobald er dich nicht mehr gebrauchen kann, wirft er dich beiseite. Gott ist da ganz anders. Selbst wenn seine Diener alt werden, kümmert er sich um sie. Er wird dich auf Adlerschwingen tragen. Und selbst wenn du alterst, ich hoffe, du siehst ein, du wirst in meinen Augen immer ein Kind sein. Du wirst in meinen Augen immer ein Kind sein. Wenn du Liebe brauchst, weit offen sind die Arme mein. Das versichert dir der Herr. Selbst wenn du alterst, Ich hoffe, du siehst ein, du wirst in meinen Augen immer ein Kind sein. Ja, du wirst in meinen Augen immer ein Kind sein. Wenn du Liebe brauchst, weit offen sind die Arme mein. Selbst wenn du alterst, ich hoffe, du siehst ein, du wirst in meinen Augen immer ein Kind sein. Manchmal, wie Elia, werden wir nicht geführt, sondern begeben uns selbst ins Tal des Todesschattens. Erst heißt es in Psalm 23, er weidet mich wie ein Schaf auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Doch dann geht er auf eigene Faust los, wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten. Aber selbst dort ist der Herr bei ihm. Er wandert selbst ins Tal. Wäre er dort nicht hingewandert, wäre er dort nicht gelandet. Doch der Herr ist auch dort bei ihm. Mögt ihr erkennen, wie zärtlich sein Herz ist? Ja, äußerlich sieht man einen Gott, der in Israel Urteile vollstreckt. Er muss das tun. Man sieht einen Gott, der die Bösen bestraft. Aber Gott würde es vorziehen, dass das Feuer auf das Opfer fällt, auf seinen Sohn, statt auf eine Nation oder auf dich. Freund, das ist unser Gott. Gib ihm Lob. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Jeder Kopf geneigt, jedes Auge geschlossen. Ich spüre, wie jetzt gerade eine Salbung am Werk ist. Die Menschen von Depressionen, Entmutigung, Selbstmitleid, Wut und Groll befreit. Ich sehe, wie Türen entriegelt werden. Ich sehe Gefängnistüren, die mit lautem Geräusch aufschwingen. Das Klirren höre ich. Ich höre es, wie Elia das Geräusch des reichlichen Regens hörte. Ich höre das Aufschließen von Schlössern. Ich höre, wie Gefängnistüren sich öffnen. Ich sehe Menschen, die nach Jahren der Depression befreit werden, frei von Entmutigung, frei von Zorn, frei vom Leben in Selbstmitleid, ein Leben voller Wut, Wut auf deine Mitmenschen. Du bist frei, dies ist dein Jubeljahr. Denn er liebt dich, mein Freund. Er liebt dich. Er liebt dich. Sei frei im Namen von Jesus. Im mächtigen Namen von Jesus befehle ich den Geistern der Depression und der Entmutigung, dich loszulassen und dich jetzt im Namen des Herrn Jesus Christus freizugeben. Heiliger Geist, lass die Liebe Gottes, die durch dich ausgegossen wird, in jedes Herz fließen. Erkenne, dass du geliebt wirst. Erkenne, auch wenn die Probleme selbst verschuldet sind, wird er dich nicht verlassen noch im Stich lassen. Auch wenn du durch deinen eigenen Willen, deine eigene Verfehlung das Tal des Todesschattens durchschreitest, wird er dich nicht verlassen. Er wird dich nicht im Stich lassen. Dank sei Gott, er ist immer bei dir. Lassen wir uns auf ihn ein, lernen wir mit ihm zu fließen. Aber wenn du entmutigt bist, sag es ihm. Teil ihm deine Entmutigung mit. Wenn du niedergeschlagen bist, sag es ihm. Teile es ihm mit und erlebe selbst, was für ein Freund er ist, was für ein wunderbarer Freund. Ein Freund, der dir näher steht als ein Bruder. Amen. Falls du Jesus Christus noch nie zu deinem persönlichen Retter und Herrn gemacht hast, in der Bibel steht, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Anders gesagt, das Feuer des göttlichen Gerichts, das auf dich hätte fallen sollen, fiel stattdessen auf Jesus. Bedenke, wenn du dieses Gericht annimmst, ja, ich habe das Wort Gericht verwendet, wenn du dieses Gericht annimmst, das Gott auf Jesus gelegt hat, wird Segen dir folgen. Segen wird über dich kommen. Segen folgt immer auf das Gericht. Das Gericht ist vollzogen. Gott hat kein weiteres Gericht mehr für dich. Gott hat alles so eingerichtet, damit du in den Genuss seiner Segnungen kommen kannst. Was für ein Gott! Was für ein Gott, der seinen Sohn hingibt! Ich würde meinen Sohn Justin niemals aufgeben, niemals. Nicht für irgendjemanden, selbst nicht für eine unschuldige Person, aber Gott gab seinen Sohn für dich und mich hin. Wie können wir diesen Gott nicht lieben, wenn wir sehen, dass das Feuer statt auf uns, auf Jesus am Kreuz fiel? Er hat unsere Herzen gewonnen. Er hat unsere Herzen erobert. Bete jetzt mit mir. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du mich geliebt hast. Du hast mich immer geliebt, liebst mich immer noch und wirst mich weiterhin lieben, Herr. Ich danke dir für das Geschenk deines Sohnes, meines Herrn und Erlösers Jesus Christus. Er starb für meine Sünden am Kreuz. Er wurde von den Toten auferweckt zu meiner Rechtfertigung. Danke, Vater, im Namen des Herrn Jesus Christus. Ich bin gerettet. Ich bin gesegnet, reich gesegnet. Wenn ich Gutes tue, liebt mich Gott. Aber auch wenn ich Fehler mache, liebt mich Gott immer noch. Es hängt nicht davon ab, was ich tue, sondern seine Liebe befähigt mich, ein siegreiches, kraftvolles, heiliges Leben zu seiner Ehre zu führen. Im Namen von Jesus. Amen. Lasst uns alle aufstehen. Preis den Herrn. Ich bin wirklich froh, dass ich heute hier bin. Oh, kommt schon, sagt Amen. Ich bin entmutigt. Ich habe so viel gepredigt, das Amen klingt so leise. Preis den Herrn. Lieber Zuschauer, vielleicht nimmst du Medikamente für Depressionen oder Ähnliches. Wirf deine Medikamente nicht einfach weg. Mitten in der Nacht, wenn du aufwachst und der Teufel dir das Gefühl gibt, du seist der Einzige, der dies erlebt. Nur du bist der Einzige. Dann rede sofort mit Jesus. Sag, Herr Jesus, ich übergebe dir diese Depression. Rede mit ihm. Lächle ihn an, auch in der Dunkelheit. Gib ihm deine Sorgen. Sag, Herr, da gibt's noch eine Sorge, die ich habe. Er reagiert darauf nie mit, wow, so viele, hä? Niemals. Er reagiert immer mit, danke, danke, danke. Glaub mir, er dankt uns dafür, dass wir ihm unsere Sorgen geben. Die Bibel sagt, dass wir im Himmel eines Tages am Richterstuhl Christi, dem Bema-Sitz, Belohnungen bekommen werden. Und jeder von uns wird von ihm Dank erhalten. Das steht so in der Bibel. Du wirst Dank von ihm erhalten. Was für ein Gott. Ich liebe ihn. In der kommenden Woche segne dich der Herr und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Shalom im Namen von Jesus.